Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, Jahresabschlussfolge. Hallo in die Runde, Genossen und Genossinnen. Hallo. Hallo, lieber Hi. Flo. Hallöchen. Hi. Und eine Stimme fehlt. Also ich habe die Stimme von Fabian, von Haro, von Paddy und meine eigene vernommen, aber nicht die von Ann-Sophie. Wie kann das sein? Ann-Sophie ist natürlich eigentlich fest eingeplanter Bestandteil dieser Jahresabschlussfolge, die ja mittlerweile schon so eine Tradition ist in der Kommunistenkneipe. Aber sie liegt völlig flach. Sie hat bis zum Schluss alles gegeben, sich vollkommen aufgespritzt, alle Medikamente reingezogen, die es gibt. Es hat alles nichts genützt. Deswegen schickt sie uns hier ein kleines Grußwort zu Beginn der Folge. Im neuen Jahr startet bei der Kommunistenkneipe ein neues Kurzformat: Rote Frauenstimmen. Hier geht es um Kommunistinnen, ihren Kampf, ihre Haltung, ihre Geschichte. Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, ich wünsche euch einen guten Rutsch, Ausdauer und Kraft für die Kämpfe 2026, gemeinsam gegen die Kriegsvorbereitung der herrschenden Rotfront. Ja, Grüße an Ann-Sophie. Von ihr wird man also noch viel hören dieses Jahr. Darüber freuen wir uns besonders. Ich habe so das Gefühl, es kommen nachher noch ein paar Grußworte mehr, aber da schauen wir mal später weiter. Okay, wir haben uns überlegt, wie kann man das Ganze hier aufziehen. Letztes Jahr erinnern sich vielleicht manche Hörer und Hörerinnen noch an unser legendäres Format Green Flag, Red Flag. Das war diesmal nicht durchführbar. Die Komplexität hat uns überfordert. Vielleicht nächstes Jahr wieder. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Und ihr wisst ja, Weihnachten, Neujahrszeit, die Zeit der Besinnlichkeit, man blickt zurück, man bilanziert. Ja, auch hier in der Kommunistenkneipe. Ich kriege so einen pastoralen Sound, wenn ich das sage. Mich würde interessieren, was waren für euch denn eigentlich so die politischen Ereignisse, die ihr als besonders wichtig für euch markiert habt? Das kann ja subjektiv durchaus unterschiedlich sein, vielleicht international, Bezug auf die linke Bewegung in Deutschland oder auch bezogen auf die Arbeit im Podcast, das würde mich interessieren. Mag jemand einen Aufschlag machen? Ja, ich habe mir das auch ein bisschen so einen politischen Rückblick aufgeteilt in ein paar Unterkategorien. Und ich fand, gerade zwischen den nationalen und internationalen politischen Verhältnissen ist mir bei dem Rückblick in die deutsche Politik insbesondere negativ im Gedächtnis geblieben, dass ein Spannungsfall diskutiert wurde, vornehmlich vom Roderich Kiesewetter, Norbert Röttgen und so Konsorten. Dann die Wiedereinführung des Kriegsdienstes, den zu beschließen. Ich glaube, so soll dann im Januar durchgehen. Mit ein paar Sondergeschichten über die Pseudo-Freiwilligkeit. Aber das sind Sachen, die schon, glaube ich, echt ein politisches Gewicht haben. Außerdem den etwas zu wenig präsent politisch diskutierten, angekündigten Herbst der Reform, den Herbst der Kürzungen eigentlich. Und welcher sozialer Kahlschlag sich jetzt auch daraus ergibt. Also das waren schon drei, finde ich, sehr wichtige Punkte, die das Jahr 2025 politisch stark mitgeprägt haben und auch eine Strahlkraft haben werden über das Jahr hinaus. Und international, in der internationalen Politik ist natürlich unfassbar viel passiert. Wäre auch Schwachsinn, das jetzt irgendwie zu versuchen, alles hier abzudecken. Aber mal so herausgestochen, also was gegenwärtig in Venezuela passiert und was auch in dem Strategiepapier der Amis, in dem National Security Strategy verfasst wurde, die Südhemisphäre, da jetzt eine neue Monroe-Doktrin, die Trump'sche Monroe-Doktrin drauf zu haben, das ist auch krass, wie sich die Kräfteverhältnisse in China, USA im Handelskrieg verschoben haben und auch was in Nahost passiert. Also es ist gerade unfassbar viel los, national wie international. Ich fand 2025 war ein sehr, sehr, sehr ereignisreiches Jahr, um jetzt hier nur mal so ein paar Stellen zu nennen, um so ein paar große Überschriften zu liefern. Ja, auf jeden Fall ein mega dichtes Jahr. Mal sehen, ob Fabian ähnliche Punkte auf dem Zettel hat oder doch noch was anderes. Ja, also ich glaube, es ist eins der deprimierendsten, dystopischsten Jahre, die man als politisch wacher Mensch so erleben konnte, würde ich jetzt mal zusammenfassend sagen. Und das, worüber wir seit Jahren ja eigentlich schon sprechen, also in diesem Podcast erst seit einem Jahr in meinem Fall, aber ihr alle auch schon länger, das verdichtet sich halt immer mehr. Also Weltneuordnungskriege, kündigen sich an. Die wirtschaftliche Entwicklung ist schwach. Die Verteilkämpfe werden härter, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Und damit verbunden sind eben auch das Auseinanderfallen der alten multipolaren Ordnung. Es bildet sich was Neues, überall wird aufgerüstet. Es ist also eine enorme Verdichtung dessen, was wir in den letzten Jahren beobachten konnten. Und ich glaube, so ein Kernpunkt dafür ist halt Trumps Präsidentschaft, der halt einfach viel, viel nackter und viel, viel weniger ideologisch verschleiert davor geht und einfach das durchsetzt, was er für die amerikanischen Interessen hält. Worauf in Deutschland jetzt reagiert wird mit dem Aussetzen der Schuldenbremse nur für Aufrüstung. Das ist, glaube ich, national eines der entscheidendsten Momente gewesen. Hunderte Milliarden Euro in Rüstung, das, was da Infrastruktur ist, eigentlich nur für die Kriegstauglichkeit von Brücken und Ähnlichem, ne, damit die Panzer nach Osten rollen können. Also ich glaube, wir haben hier eine harte Zeit vor uns. Ne? Wir haben auch in Deutschland seit 3 Jahren eine Rezession, trotzdem neoliberale Verschärfung. Ist dystopisch, würde ich sagen. Ich blicke überhaupt nicht sonderlich positiv auf die nächsten Jahre, muss ich zugeben. Was mir ein bisschen Mut macht, ist, dass immer mehr Menschen begreifen, dass man was tun muss. Ja, wir kommen gleich auch nochmal auf die Highlights und Lowlights. Bin ich mal gespannt. Ja, ich mach mal weiter. Also ich kann mich natürlich durchaus anschließen bei dem, was ihr beide gesagt habt. Ich auch an das, was Haro eingangs gesagt hat, was durch die ganze Militarisierung und Kriegsgefahr so ein bisschen untergeht manchmal. Dabei ist es ja eng damit verbunden. Und ich finde es wichtig, darauf hinzuweisen, aber ist, was für unglaubliche Angriffe auf den Sozialstaat und erkämpfte soziale Rechte geplant sind oder schon durchgeführt werden. Auch wie die Debatte mittlerweile läuft, wo wirklich, ich habe so das Gefühl, dass da wirklich alle Hemmschwellen mittlerweile gefallen sind. Und wundere mich manchmal ein bisschen darüber, dass nicht mal aus diesem, ich sag mal, ja, reformistischen Spektrum oder Gewerkschaften und Sozialverbände sowas wie eine größere Form von Mobilisierung dagegen stattfindet. Vielleicht kommt das noch auf uns zu, ich weiß es nicht. Aber verglichen zu dem, was man damals bei Agenda 2010 und Hartz IV und so erlebt hat, ist es ja, also ist das, was es damals gab, ja wirklich Kindergarten. Und in der Tat, also vieles, wovor wir immer jahrelang gewarnt haben, also wir Marxisten, ja, jetzt nicht nur wir als Kommunistenkneipe, wo man 10 Jahren dachte, naja gut, in die Richtung kann es gehen, da habe ich den Eindruck, jetzt wird's richtig heiß. So. Und Militarisierung finde ich bedrückend. Das ist ja jetzt nicht nur verbunden mit unmittelbarer Aufrüstung, Hochrüstung, sondern auch auf der ideologischen Ebene, finde ich, überall spürbar in der Popkultur. Haben wir auch viel zugemacht dieses Jahr. Das sind harte Zeiten und braucht auf jeden Fall Gegenantworten. Ich merke auch, dass das Maß an Repressionen steigt, also dass die Herrschende da auch schon ein bisschen nervös sind, nicht weil wir stark sind, das ist eine allgemeine Tendenz der Autorisierung. Wenn ich merke, wie so Journalisten auf internationale Sanktionslisten kommen, wie die Gangart gegen Palästina-Bewegung erhöht wird, also da hat sich in einem beschleunigten Tempo einiges getan dieses Jahr. Ich sehe auch ganz dialektisch ein bisschen die Gegenseite und ein paar positive Tendenzen, dazu sage ich auch was, aber auf jeden Fall kein Jahr, was man irgendwie schönreden kann. Das leider nicht. Ja, vielleicht erstmal so weit, um mit zum Downer zu starten hier in dieser Jahresabschlussfolge. Aber gut, wir sind ja auch nicht der gute Laune-Podcast, sondern die Kommunistenkneipe. Und übrigens noch als letzte Bemerkung, durch die hohe Dichte, wir arbeiten ja jetzt auch seit einem Jahr so Fabian ist ja Teil des Teams und hat auch deutlich dazu beigetragen, dass die Dichte so ein bisschen erhöht wurde, also fast zweimal die Woche eine Folge, die ich natürlich auch möglichst immer alle höre, nicht nur meine eigenen. Dadurch wird man noch konzentriert, auch deutlich, was alles parallel abgeht. So, also Kommunismus-Kneipe hören ist gut und wichtig, macht das weiter, aber trägt nicht unbedingt immer zur guten Laune bei. Mal sehen, wie es heute ist. Okay, ich glaube, Paddy wollte doch was sagen. Ja, das fängt ja alles schon mal sehr freudig hier an. Vielleicht kurz zu der Sache jetzt, dass wir relativ viel Input haben und jetzt auch ein größeres Team sind. Ich finde es auch eine sehr witzige Entwicklung, jetzt wo wir halt mehr Leute sind, dass man jetzt quasi selber dann auch Folgen, also als Teil des Teams dann das erste Mal so hört, richtig, ne? Mhm. Oder es kommen dann Folgen raus, die man noch gar nicht so gehört hat. Das finde ich irgendwie cool. Genau, aber vielleicht nochmal Props an Ann-Sophie, an die große Märtyrerin der Kommunistenkneipe, dass sie jetzt ja viel Arbeit reingesteckt hat. Okay. Hoffen wir doch. Ja, genau, aber schade, dass sie nicht dabei sein kann. Gute Besserung nochmal an der Stelle. Ja, gute Besserung von uns allen. Genau, ja, genau. Gute Besserung. Danke, dass du unseren Moschusgeruch erträgst. Oh Mann. Ja, ihr habt schon sehr viel Wichtiges gesagt, natürlich. Das. Ich würde, glaube ich, aber nochmal versuchen, also ich will auch gar nicht schön reden, so natürlich, weil dieses Jahr auf vielen Ebenen aus einer politischen linken Sicht schwierig beschissen. Aber es gab schon ein paar Lichtblicke, also jetzt zum Beispiel mit der ganzen Debatte um die Einführung der Wehrpflicht und der Musterung und so ab nächstem Jahr für ja, 18-Jährige. Junge Männer, es gab ja schon jetzt auch größere Schulstreiks, wo auch viele junge Menschen daran teilgenommen haben. Und ich habe schon die Hoffnung, dass jetzt so vielleicht auch vielen jüngeren Leuten ganz konkret klar wird, dass es sie betrifft und dass dieser Staat jetzt ernst macht und sie wirklich da dazu zwingen möchte, mit der Waffe in der Hand für diesen Staat zu töten und zu sterben, dass da was in Bewegung kommt. Das ist so meine Hoffnung. Und genau, und auch egal, wenn man jetzt irgendwie die Linke bewertet, aber ich glaube, so ein bisschen das Comeback der Linken war, glaube ich, auch ein relevantes Ereignis, was niemand so wirklich auf dem Schirm hatte Anfang des Jahres. Und wo, glaube ich, schon sich auch eine gewisse Hoffnung ausdrückt, auch bei vielen Menschen nach einer linken Alternative, was, glaube ich, erstmal positiv ist, auch wenn diese Hoffnung immer wieder krass enttäuscht wird von der Linkspartei. Und natürlich der Völkermord in Gaza, der dieses Jahr nochmal besonders eskaliert ist. Aber auch die Proteste dagegen, die ja auch sehr viele Menschen, auch sehr viele junge Menschen vor allem krass, ja, krass geprägt haben und so ein bisschen so eine Art Vietnam-Moment irgendwie, finde ich, auch dargestellt haben oder mal auch darstellen. Und ja, und anhand dieses Themas Gaza, Palästina, da kommen ja sehr viele Themen zusammen, ne? Also auch sozusagen Antiimperialismus, antikoloniale Befreiungskämpfe und Repression mit diesem Staat und so. Und da sehe ich auch durchaus Hoffnung oder Potenzial, dass da auch Linke anknüpfen können an diese Erfahrung, die gerade viele junge Menschen machen, auf der Straße von Bullen verkloppt zu werden. Ja, also als bekennendes Linksparteimitglied freue ich mich natürlich auch, dass wir so einen Massenbeitritt haben. Und Paddy, du hast es ja gesagt, nicht alles ist Gold in der Linkspartei. Vor allen Dingen nicht mit so einer Partei, die so lange von so einem Apparat kontrolliert wurde, dem es eigentlich nur im Wesentlichen um eine Integration in die bestehenden Verhältnisse ging. Und da muss ich auch sagen, aus der Basis der Linken, zumindest hier aus Berlin, auch die freudige Kunde breittun, dass ich den Eindruck habe, dass die Genossinnen, die da hängen geblieben sind, aktiv geworden sind, auch dazu beitragen, dass es einen deutlichen Linksrutsch in der Linken gerade gibt. Das ist noch nicht so ganz abgebildet an den Leuten, die im Bundestag sind und so weiter und so fort oder die da auch im Parteivorstand sind, im Bundesparteivorstand. Aber ich habe das Gefühl, dass die Basis der Linken enorm nach links rutscht und immer mehr Druck auch macht nach oben. Ich weiß, es ist hier in der Kommunistenkneipe natürlich auch ein kritisches Thema, ne? Nicht alle beobachten mit Wohlwollen, was die Linke macht. Aber tatsächlich, dass sozusagen so viele, auch gerade jüngere Menschen, sich jetzt politisieren und aktiv werden, sehe ich auch als positiv. Und die Demonstration zusammen für Gaza, muss ich sagen, die hat mir persönlich auch nochmal enorm viel Kraft gegeben, als ich da war. Also das waren so viele Menschen. Ich habe alle möglichen Leute von früher da getroffen, ja, irgendwie einen Kommilitonen aus dem Studium irgendwie, den ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Und das ist sozusagen der Moment gewesen, der uns aber so wieder dazu geführt hat, auf dieselbe Demonstration zu gehen. Und es war so eine kraftvolle, machtvolle Demonstration, dass ich da echt mit einem positiven Gefühl rausgegangen bin, was ich dieses Jahr sonst überhaupt nicht hatte, obwohl ich auf einigen Demonstrationen war. Also das war auch, glaube ich, so für mich nochmal ein richtig stärkender Moment, auf dieser Demonstration zu sein. Ich bin ja bekennenderweise kein Linksparteimitglied. Ich bin ja woanders organisiert, aber das finde ich auch was Schönes an der Entwicklung hier in der Kommunistenkneipe. Ne? Die Kommunistenkneipe erträgt auch quasi diesen Pluralismus. Und das ist auch gut so, dass wir da breit aufgestellt sind. Ich finde das toll. Ich habe ja beispielsweise auch Inhalte, jetzt gerade in der jünger erschienenen Folge mit Susan Wittstahl, auch über Schwierigkeiten von der Linkspartei, glaube ich, einiges zugesagt. Da stehe ich auch voll dahinter, aber das ist ja auch nicht der einzige Ausdruck von der Linkspartei. Also ich nehme jetzt nur mal das Beispiel Fabian, das macht dann ja dann schon sehr froh, dass eben auch kluge und kommunistische Köpfe auch dieses Parteigesamtbild mitprägen und da eine gute Arbeit machen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, über den Punkten, die ich auch schon über die Linkspartei verloren habe, da stehe ich auch dahinter. So haben wir immer was zu diskutieren hier, das ist gut. Vielleicht noch eine Sache, die jetzt über 2025 noch nicht gesagt wurde. die aber vielleicht auch gerade für uns Kommunisten damit reingehört, nämlich die Arbeitskämpfe. Und die Arbeitskämpfe 2025 waren sicherlich durchwachsen, aber im Gesamtergebnis muss man sagen, eher eine ordentliche Schlappe. Denn wenn wir uns quer durch die Branchen durch mal die Zahlen durchklicken, auch vom Statistischen Bundesamt, sehen wir halt weitestgehend in den Kernindustrien Deutschlands Stellenabbau. Ob das die Automobilbranche ist, die gerade 48.700 Jobs abbaut, also so steht es bei der steht es beim Statistischen Bundesamt, mit allen Zulieferern, Bosch und so weiter. Das geht dann bis in die Chemieindustrie, Thyssen, Steel, alles Mögliche baut gerade irgendwie ab. Zusammengefasst, ohne da jetzt sinnloserweise Zahlen zu referieren und die Zuhörer da drin zu ersticken, das Institut der deutschen Wirtschaft sagt selbst, rund 40% der Unternehmen planen gegenwärtig, Personalabbaumaßnahmen durchzusetzen. Also das ist quasi das, was man zum Arbeitskampf 2025 sagen muss, also auch auf der Reformebene. Ich rede jetzt gar nicht von revolutionären Prozessen mit der Eigentumsfrage, sondern ich rede von einfachen gewerkschaftlichen Reformprozessen, die ziehen eine ganz schlechte Bilanz 2025. Und naja, was soll man sagen? Einer der größten Erfolge der herrschenden Klasse ist nicht zuletzt nicht gerade ein kleiner Teil der deutschen Gewerkschaftsfunktionäre. Also das ist ein Teil des Erfolgs der herrschenden Klasse. Ja, nicht nur werden die Interessen der lohnabhängigen Klasse nicht konsequent nicht erkämpft, das ist ja schon schlimm genug. Nee, man schaut ja eigentlich zugleich dabei zu, wie der Klassenkampf von oben nahezu reibungslos durchgesetzt wird. Das ist aktuell das, wie ich die Gewerkschaften in der Gesamtheit beobachte. Das heißt ja nicht, dass es da nicht kämpferische Leute gibt und auch welche, die sich für Frieden positionieren und auch den Arbeitskampf sehr ernst nehmen. Aber die Insgesamtbilanz ist halt 2025 echt nicht gut. Mehr noch müsste man ja eigentlich, also um das jetzt nochmal abzurunden, ne, nicht wenige der deutschen Gewerkschaftsfunktionäre plädieren ja sogar gerade für das Antidote einer schwächelnden Wirtschaft, hauptsächlich die Rüstungsproduktion voranzutreiben, also Fahimi allen voran. Und ganz ehrlich, wenn du solche Gewerkschaftsvorstände hast, dazu noch Sozialdemokraten, die die Kriegstüchtigkeit propagieren und Sozialkahlschlag legitimieren, hey, wenn du so Zustände hast, dann braucht das Kapital kaum noch offenen Widerstand zu brechen. Ne? Das sind schon traumhafte Vorstellungen für die Seiten der herrschenden Klasse, wie die gerade aufgestellt sind. Ne? Das vielleicht nochmal so zu den Entwicklungen 2025 auch auf Seiten der Arbeitskämpfe in Deutschland. Ja, wo du gerade die Gewerkschaften erwähnst, wir werden Anfang des Jahres auch noch den Mitschnitt einer Marschveranstaltung, also der auch in die, also das auch in die Richtung geht, veröffentlichen. Da geht es auch nochmal um Angriff auf Streikrecht, sehr interessant. Wichtiges Thema auf jeden Fall. Ich möchte nochmal ein bisschen zurückgreifen auf das, was eben noch gesagt wurde. Also die Gaza-Proteste waren, also die Anti-Gaza-Krieg-Proteste oder die Anti-Genozid-Proteste waren auch etwas, was mir Hoffnung gemacht hat. Auch ich habe festgestellt, wer da alles dabei ist oder dass über das normale linke Spektrum hinaus ich mit Leuten darüber ins Gespräch kam. Also, dass da so etwas stattfindet. Das hat mich auch beeindruckt, ein bisschen positiv gestimmt. Also bei aller Deprimiertheit des Themas, über das Thema. Zum Thema Linkspartei vielleicht noch. Also ich glaube schon, dass Revolutionäre ein Verhältnis zum Reformismus haben müssen, was jenseits von total sektiererischen Positionen sein muss. Und ach, ich denke dann immer so, wenn ich so das Comeback der Linken, das unerwartete Comeback der Linken, also vor einem Jahr waren ja alle, oder vor anderthalb Jahren waren ja alle Prognosen, das Thema Linkspartei hat sich erledigt, wie Leute, wie ich gesagt habe, zum Glück endlich so. Und habe manchmal den Eindruck, oh, jetzt muss ich mit 20-Jährigen oder so schon wieder diese Diskussion führen und die müssen jetzt schon wieder, die gehen jetzt schon wieder rein in diesen reformistischen Apparat und machen die Erfahrung, dass sie da enttäuscht werden und ziehen sich dann zurück. Aber wer weiß, vielleicht läuft das hier diesmal auch ein bisschen anders. Was ich schon glaube, ist, dass man den ein oder anderen guten Genossen hoffentlich später in anderen Projekten, wenn es dann endlich zum Bruch in der Linkspartei gekommen ist, wieder sieht in einer revolutionären Organisation. Da ist ja gut, dass man da Ansprechpartner hat, auch parat. Meine Hoffnung in die PDL ist nicht sonderlich groß und wir haben ja auch schon einige Folgen gemacht zu den ganzen Missetaten der PDL, wo ja Vertreter des linken Flügels die ersten sind, die sagen, ja, stimmt, aber. Na gut, vielleicht so viel dazu. Fabian hat noch was. Ja, zu den Gewerkschaften. Ne? Man muss einfach den Sozialdemokraten die Gewerkschaften wegnehmen. Weil das sind ja die, die da im Wesentlichen die Shots callen. Ne? Fahimi als gescheiterte Generalsekretärin der SPD beim DGB nochmal versorgt worden, sozusagen mit einer guten Stelle. Vielleicht zu den Gaza-Protesten. Das ist auch nochmal ein Beispiel dafür, wie halt wirklich kleinteilige Organisationsarbeit gut funktionieren kann. Ne? Also da gab es wirklich unglaublich viele Menschen, die in sehr, sehr kleinteilig. Berlin haben wir jede Woche mehrere Demonstrationen, unglaublich viel Aufbauarbeit gemacht haben und nicht zuletzt auch zum Beispiel die Landesarbeitsgemeinschaft Palästina-Solidarität hier in Berlin oder jetzt auch die neu gegründete Bundesarbeitsgemeinschaft Palästina-Solidarität in der Linken hat letztendlich auch dazu die Linke dazu gedrängt, diese Proteste mit zu unterstützen und aufzubauen. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil der Begründung dafür, warum diese Demonstration vergleichsweise friedlich war. Während jede andere Palästina-Solidaritätsdemonstration in Berlin zusammengeklatscht wird, so sehr, dass jetzt sogar schon internationale Organisationen die Bundesrepublik Deutschland sozusagen runterstufen in ihrem Ranking und immer mehr eine Polizeistaatsentwicklung sehen, inklusive die UN, die davor warnt, wie die deutsche Polizei hier vorgeht, ja, und dass das sozusagen Einschränkungen von Bürgerrechten sind. Also, das ist, es lohnt sich, sich zu organisieren, und das ist vielleicht auch so ein Appell, den ich an alle da draußen bringen möchte. Es ist völlig egal, in welche Organisation ihr geht, meiner Meinung nach. Hauptsache, ihr organisiert euch und macht praktische politische Arbeit und kommt aus den Diskutierzirkeln raus und organisiert was Praktisches. Diskutierzirkel sind wichtig und genauso dann sozusagen Podcasts zu hören und sich zu bilden. Aber das Eigentliche ist die politische Arbeit, ne? Der Marxismus ist Praxis. Ohne Praxis ist Marxismus nichts. Ja, mit diesem Da schönen gehe ich Appell würde mit. ich. Ja, Zustimmung. Es wird ja richtig pathetisch Okay. hier. Ich dachte schon, jetzt widerspricht Paddy und sagt, auf keinen Fall. Man muss den Gegenstand erfassen und es Genau. auswendig lernen. Lest Aber nein. Gegenstandpunkt. Lest den Gegenstand, Punkt, und macht bloß keine Praxis. Das ist die Botschaft der Kommunistenkneipe. Wir müssen erstmal verstehen, was der Überraschende Zweck Wendung. dieses ganzen Ladens hier ist. Ja. Dieses Kein ganzen Risiko Laden. eingehen. Bloß auf der Ja. Couch sitzen bleiben. Ja. Den anderen sagen, wie scheiße sie sind. Und Wurstwasser trinken. Gut, das war ein Insider. Ich Jetzt hab's bin ich was. verstanden. Ja. Das leitet über zu dem nächsten Thema. Ich bin mal gespannt, ob uns das gelingt. Ein bisschen herausfordernde Kategorie. Ich möchte mal erwähnen, dass Ann-Sophie hier die ganze Vorarbeit geleistet hat beim Strukturieren der Folge und leider selber nicht dabei ist Ja. und sehr den guten Vorschlag gemacht. Kneipeninsider. Ja, Als furchtbare Kategorie. Furchtbare Kneipeninsider. Das wäre. Ja, das steht da gar nicht. Das haben wir jetzt selbst gemacht. Ja. Aber was sie vorgeschlagen hat, war, lass uns doch mal über Highlights des Jahres reden. Und mit eurem Einverständnis, habe ich gesehen, so sagt man das im Parlament, mit ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, mit eurem Einverständnis würde ich mal beginnen, was Highlights des Jahres 25 in der Kommunistenkneipe angeht oder überhaupt in meinem politischen Leben, würde ich vielleicht für euch zur Überraschung durchaus auch die Sperrung des Podcasts benennen. Wir hatten ja Anfang des Jahres, man vergisst das fast schon wieder, zu tun mit so einer Instagram-Sperre, die ja für so ein Medienprojekt wie uns schon relativ verheerend wirken kann und auch wirkte. Das ist ja schon so unser Hauptkanal, über den wir kommunizieren, jedenfalls bis dato. YouTube war nicht betroffen und wir hatten noch keinen Telegram-Kanal. Und wir hatten große Zeit große Panik, dass uns damit eine große Plattform flöten geht. Hat auch nochmal darauf hingewiesen, auf das generelle Problem, ne, die Abhängigkeit von großen Medienplattformen für ja alle, die irgendwie linke Medien machen und jetzt keine Printzeitung haben, sondern halt angewiesen ist auf diese großen Datenkraken. Hat aber zur Folge gehabt, dass es eine große Solidaritätswelle gab, von verschiedenen Accounts, von Einzelpersonen. Und ich hatte den Eindruck, es hatte fast so einen Werbekampagneneffekt, dass nochmal erhöhte Aufmerksamkeit für unseren Content geschaffen wurde und auch das Thema selber ein bisschen auf die Agenda gesetzt hat. Also das habe ich durchaus als ein Highlight erlebt, auch wenn ich das als eine sehr stressige Phase irgendwie noch in Erinnerung habe. Also Backup-Account schaffen, überhaupt die Frage, wie sichern wir eigentlich das, was wir hier machen? Na, gibt ja auch die Überlegung der Website, die sicher jetzt kommen wird bald. Na? Also trotzdem. Offene Frage. Ein anderes Highlight für mich waren unsere verschiedenen Live-Podcasts. Da haben wir dieses Jahr relativ viel mit experimentiert. Meistens mit, ja doch, ich glaube, die waren alle mit Fabian Lehr zusammen. Besonders hervorgehoben für mich war der Live-Auftritt in Düsseldorf zu einem ganz kleinen Thema, Sozialismus. Ne? Sehr, sehr eingegrenzt. Das war deswegen ein schönes Erlebnis, weil ja, ich habe in meiner ja, politischen Laufbahn, sage ich mal, auch verschiedene Erfahrungen mit Veranstaltungen, die ich mit organisiert habe, gemacht. Also von Erlebnissen wie, naja, man plant irgendwie Monate in der Veranstaltung und dann kommen irgendwie 10 Leute, davon die Hälfte aus der eigenen Orga und 3 Verrückte oder so. Und das war überhaupt nicht so. Das war wirklich proppenvoll. Es war Sommer, es war draußen. Sehr, sehr viele jüngere Leute, teilweise auch sicher organisiert so, aber unglaublich interessiert. Und wir haben, glaube ich, über 2 Stunden da eine Live-Folge gemacht. Plus noch Diskussionsteil, und mein Eindruck war, die konnten noch endlos weitermachen. Also da hat sich auch was verändert. Also es gibt, natürlich war das jetzt nicht repräsentativ für die Jugend, das will ich nicht behaupten, aber man merkt schon, dass es auch in der Jugend eine allgemeine Politisierung gibt. Natürlich irgendwie mit Ausuferungen in beiden Bereichen, auch in der Rechten, aber ein großes Interesse, dass das Gaza-Thema viele Leute mobilisiert hat, dass der alte Antikommunismus, den es vielleicht noch vor 20 Jahren so gab, bei vielen auch nicht mehr verfängt, auch weil dieser Kapitalismus den jüngeren Leuten nichts anzubieten hat. Und ich fand die Stimmung da sehr interessant, da einen Einblick zu bekommen. Und das spiegelt ja auch durchaus andere Erfahrungen wider. Es gibt wieder eine Mobilisierung, und das war jetzt nur so ein Ausschnitt, wo es einfach toll war, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ein großes Interesse auch für Marxismus und so habe ich da gespürt. Also das war nicht immer so, das habe ich schon sehr, sehr anders erlebt. War für mich ein Highlight. Aber gut, bevor ich endlos rede, mir fallen natürlich auch noch ganz politische Themen ein, die jetzt nicht direkt was mit der Kommunistenkneipe zu tun haben, aber ich würde mal weitergeben. Es meldet sich keiner, da muss ich wohl jemanden dran nehmen, hat mein Lehrer immer gesagt. Ah, Paddy. Er hat wirklich so ein bisschen gerade Schulklassen-Vibes, aber Ja. danke Lehrer fürs Drannehmen. Ja. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also die Live-Veranstaltung, also als Highlight, die Live-Veranstaltung in Düsseldorf im Zack mit Fabian war auf jeden Fall ein Highlight, also auch ganz persönlich für mich, weil ich habe bisher sehr wenig, ich glaube, es war sogar das erste Mal, dass ich so vor Publikum, ja, als Referent irgendwie eine Veranstaltung gemacht habe oder Teil des Podiums war. Deswegen war ich auch extrem aufgeregt. Und es war auch stressig irgendwie, aber gleichzeitig einfach eine sehr coole Erfahrung. Und genau von dem, was du gesagt hast, also das war krass zu sehen, wie voll die Veranstaltung war, wie viele junge Leute da waren, dass wirklich alle bis zum Ende geblieben sind. Und dass, obwohl teilweise die Diskussionen auch sehr nerdig waren, sehr nischig und so, wo ich dachte, fuck, da. In der Tat, ja. Also glaube ich, dass da noch jemand bleibt, ne? Bei den Fragen, die teilweise kamen, aber es sind alle, also die meisten sind wirklich geblieben bis zum Ende. Ich wollte nicht mehr, die hätten noch weitergemacht. Ja, ich war auf jeden Fall auch mega durch. Also ich war auch froh, dass es vorbei war. Natürlich würde ich gerne daran glauben, dass die meisten wegen uns da waren, aber wahrscheinlich waren die meisten eher wegen Fabian da, was auch okay ist. Aber trotzdem war es auch eine sehr coole Erfahrung, genau. Auch ein Highlight von mir. Und ein anderes Highlight ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein großes Ding, aber die ganzen Charlie Kirk-Memes auf jeden Fall dieses Jahr waren für mich auch ein sehr großes Highlight. Alles klar. Mal sehen, ob Haro das genauso sieht. Ich habe kein Social Media, deswegen habe ich keine Ahnung, wer Charlie Kirk ist. Alter Mann. Ich weiß schon, wer das ist, aber ich kann diese Memes nicht alle nachverfolgen. Geht ein bisschen immer an mir vorbei, aber Doch, Schlimmeres. 2025 hat für mich sehr schön gestartet mit der Kneipe. Und zwar waren wir in Berlin auch zur LLL-Demo. Und wir haben uns alle getroffen. Und ich bin zum ersten Mal Fabian begegnet. Das war sehr schön, also in Präsenz. Vorher kannten wir uns nur quasi von online. Und dann haben wir uns in Berlin eine nette Waffel geteilt. Das war ganz schön. So ist unser kleines Team etwas gewachsen. Und dann waren wir abends noch, zumindest manche von uns, auf einer SDRJ-Party in Berlin, und an die erinnere ich mich einfach zu gern. Ah, fuck, ey, fast schon vergessen. Ja, stimmt, Ja, das gab's ja auch noch. wir waren am Anfang vom Jahr auf Großer einer Auftritt. sehr kalte, am Anfang sehr kalte, später wurde es ein bisschen wärmer, auf einer SDJ-Party, und das war wirklich schön, so viele junge Genossen zu sehen, die so eifrig bei der Sache sind. Ja, und dann hatte Fabian, also Fabian Lehr jetzt wiederum, hatte so einen kleinen Redebeitrag und hat halt bei diesem Publikum, die wahrscheinlich irgendwie Stage-Diven wollten und wollten Pogo tanzen, stattdessen liest Fabian Lehr halt irgendwie einen Redebeitrag vor in seiner Art halt, wie er das nun mal tut. Und das war einem der Zuhörer irgendwie, dem hat das irgendwie nicht gepasst. Er ist auf die Bühne, hat dem armen Fabian das Mikrofon aus der Hand gerissen und hat dann irgendwie ins Publikum geblurrt, die sollen endlich das Maul halten und Ey, das war so dem guten geil. Mann zuhören. Es war so Also, geil, das war sehr lustig. Und am nächsten Tag waren wir dann in der Demo und sind auch mitgelaufen, auch in entsprechenden Blöcken. Und Irgendwie haben wir schon gedacht, ja, okay, wir müssen eigentlich auch Fabian Lehr mitnehmen. Also Fabian war mit uns da und wir dachten, ey, komm, den nehmen wir mit. Und dann waren irgendwelche Leute in dem Block. Und das ist dann zum Glück nie passiert, aber wir haben da so ein bisschen rumgewitzelt. Wir müssen auf jeden Fall Fabian retten. Seine Arme und seine Beine sind egal, aber rettet seinen Kopf. Ist er nicht Der ist verschwunden oder abgehauen. so? Der ist abgehauen und wurde erst 2 Stunden Ja, der später ist dann wieder gesehen. abgehauen, ja. Nein, das war schon gut so, wie das dann alles war. Aber die LLL-Demo war ein cooler Auftakt in das Jahr. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich hoffe auch dieses Jahr oder jetzt im kommenden Jahr wieder auf so ein starkes Gefühl am Anfang. Okay, da sind doch noch ein Haufen Leute über die Bundesrepublik verteilt, die sich irgendwie gerade mit den aktuellen Fragen befassen und da nicht irgendwie nur eine plumpe Anti-Polizei-Folklore fahren wie auf der einen oder anderen 1. Mai-Demo, sondern die wirklich auch inhaltlich gegen den NATO-Imperialismus für eine revolutionäre Perspektive da auf die Straße gehen. Das kann schon sehr bestärkend sein. Vielleicht noch zur Kneipe. Es gibt eine Folge, die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und zwar Panzer, Profite, Preissteigerung. Die hat Fabian gemacht. Und die fand ich wirklich sehr stark, denn in die Ökonomie der Rüstungspolitik etwas tiefer einzutauchen und zu verstehen, was das auch für eine ökonomische Kategorie ist, diese Produktion von nicht reproduktiven Gütern, ohne da jetzt einzutauchen. Das ist ein extrem wichtiges Thema und damit sollten wir uns sehr viel mehr befassen und ich hoffe, wir können das Thema im nächsten Jahr weiter bespielen. Aber wer die nicht gehört hat, war so mein kleines Folgenhighlight dieses Jahr. Unbedingt reinhören. Grüße gehen raus an Bertolt Stein. Ja, Bertolt Stein, erst neulich wieder gesehen. Ich war auch mal im Urlaub mit ihm. Ist ein ganz, ganz dufter Typ. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Was mit dem Urlaub? Das muss ich ja Ja, sagen. wir waren mit, ich war, muss ich das jetzt hier erzählen? Ja, wir waren auch Nein, zusammen nein, im okay. Urlaub. Ich kenne ihn schon Es eine ist alles Weile. dort. Na gut, es fehlt noch Fabian in der Reihe hier. Was waren denn deine Highlights? Ja, ich habe ja schon von der Zusammen für Gaza-Demo berichtet, ne? Also das war für mich auf jeden Fall politisch das Highlight und ansonsten vielleicht ein Text von Lukas Meißner, der sehr auf den Punkt gebracht hat, sozusagen, fand ich, wie der Gesamtwahnsinn einen inneren Zusammenhang hat, ne? Also Völkermord in Gaza, Aufrüstung und so weiter und so fort. Den Text habe ich gelesen und dann eben auch die Folge mit Lukas gemacht. Den Text habe ich tatsächlich nur deswegen gelesen, weil wir bei uns im Verband eine Veranstaltung mit ihm hatten, die ja organisiert worden ist. Das war für mich so ein kleines Highlight, aber ansonsten waren natürlich mega viele geile Folgen dieses Jahr auch. Also da will ich jetzt gar nicht anfangen aufzuzählen, weil dann dauert zu lang. Okay, alles klar. Um es nicht so schwer zu machen, frage ich natürlich auch nochmal umgekehrt nach den Lowlights. Also was waren für euch eigentlich so die Ereignisse, die als besonders frustrierend oder negativ, politisch demotivierend oder vielleicht auch podcastbezogen irgendwie nicht so, als etwas, was vielleicht nicht so funktioniert hat in Erinnerung habe. Ein bisschen haben wir es ja vielleicht schon vorweggenommen am Anfang. Das ist auch einfacher dieser Tage. Aber ich würde mal wieder anfangen. Aber natürlich war die Instagram-Sperrung, die ich jetzt benannt habe, für mich auch ein Lowlight. Es war nicht nur ein Highlight in der Folge. Und wenn ich jetzt Podcast bezogen schaue, dann geht es mir manchmal so, dass ich so auf YouTube schaue oder was ist, so gucke, was es sonst so für Politformate gibt und da teilweise auf unglaubliche Reichweiten von rechten Podcasts oder von so ja, neurechten Podcast aus einer komischen Ecke oder so libertäre Formate, die wirklich unglaubliche Klickzahlen haben, wo man da manchmal schon ganz schön deprimiert ist mit dem Angebot, was wir machen und der Arbeit, die wir reinstecken. Und dann sieht, trotz Wachstum, ne, also ich habe gerade gesehen, dass wir deutlich gestiegen sind in der höheren Schacht und trotzdem ist das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das ist schon etwas, was mich manchmal deprimiert, wenn ich denke, oh Gott, da recherchiere ich ausführlich für eine Folge, da treffen wir uns, da fucken wir uns gegenseitig ab. Und dann ist das Ergebnis im Vergleich zu wirklich teilweise auch wirklich handwerklich schlechten, niveaulosen Podcasts mit irgendwelcher bürgerlichen Ideologie unglaublich. Also, und das ist etwas, wo ich dann auch noch denke, boah, wie kann man bloß stärker werden? Wie kann uns das gelingen, da irgendwie noch mehr irgendwie unsere Punkte irgendwie ein Mann oder die Frau zu bringen. Ja, das ist schon was, was mich dann manchmal deprimiert. Es gibt einfach momentan so eine wachsende, ja, Community an so Polit-Podcast oder YouTubern und Ja, da gibt es auch durchaus deprimierende Momente. Aber ich bin mal gespannt, was ihr so habt. Ich könnte natürlich endlos Sachen aufzählen. Ich könnte jetzt einfach die politische Agenda 25 aufzählen. Aber ich gebe mal erstmal weiter an Fabio. Ja, also die YouTube-Startseite ist immer sehr deprimierend, wenn man die aufmacht, weil da kommen dann tatsächlich irgendwelche mit Hunderttausenden Aufrufen, während bei uns würde ich sagen, ist schon Erfolg, wenn so 2000 Leute ein YouTube-Video aufrufen, dann denke ich mir schon, oh, die Folge lief ja ganz gut. Und dann haben die mit den absoluten Unsinn irgendwie Hunderttausende Aufrufe. Das ist schon manchmal sehr deprimierend. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dieses Jahr war ein einziger Abfuck. Politisch. Also, da kann man eigentlich gar nicht. Also, für mich ist vielleicht einer der enttäuschendsten Momente, aber damit lebt man ja als Linksparteimitglied, die Abstimmung von Bremen und Mecklenburg-Vorpommern im Bundesrat zur Schuldenbremse gewesen. Völlig sinnlos. Auch rein aus Opportunismus und Regierungsfähigkeitsbeweis sozusagen. Das war für mich mein persönlicher politischer Abfuck dieses Jahr. So, aber das ist ja auch nicht so, dass ich damit nicht gerechnet hätte, aber es tut auch manchmal weh, recht zu haben. Das ist weniger jetzt Depression, es ist mehr, dass ich die Warnung deutlich verspüre, im steigenden Maß der Repression. Hier nur mal zwei aktuelle Beispiele. Also Hüseyin Dorgu, der auf der EU-Sanktionsliste gelandet ist. Jetzt kürzlich der Schweizer Stratege, korrigiert mich bitte mit der Aussprache, Jacques Beau, auch in entsprechende Repressionsgewässer geraten, weil sie halt einfach den außenpolitischen Militarismus nicht teilen. Und wer das zu laut sagt, also da auch noch ein paar Hörer hat, der landet inzwischen schnell auf der EU-Sanktionsliste. Und ich glaube, wenn man sich mit den beiden Fällen nur befasst, dann ist klar, wir leben nicht mehr in der gleichen politischen Zeit wie vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren war doch alles noch nicht ganz so, wie sagt man, es war noch nicht ganz so ernst. Also es nimmt graduell weiter zu und ich befürchte, die Richtung bleibt die gleiche. Und deswegen nehme ich diese Warnung schon quasi ernst von den realen Repressionsfällen, die da passieren. In diese Ebene fällt ja wahrscheinlich auch unsere vorübergehende YouTube-Sperrung, die jetzt für uns selbst scheiße war, aber die anderen beiden genannten Fälle, glaube ich, eine deutlich größere Tragweite haben. Ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die sollten wir ernst nehmen. Aus denen müssen wir auch irgendwie ein bisschen lernen fürs nächste Jahr. Außerdem habe ich die ganze Zeit gehofft, aber da bleibe ich auch ein bisschen Berufsoptimist. Ich habe gehofft, dass der Antimilitarismus, die Friedensbewegung, ob das jetzt Palästina-Solidarität ist oder jetzt vielleicht hätte auch am Ende des Jahres eine Venezuela-Solidarität zunehmen können oder im Sudan, in Kongo. Ich meine, das Katastrophale ist ja, dass es so viele Kriegsgeschehen gerade gibt, dass eine Friedensbewegung gar nicht, dass die könnte gar nicht groß genug sein, um die vielen Felder abzudecken, die da in der Tagespresse grassieren. Und ich hätte gehofft, dass diese Friedensbewegung sich manifestiert und sich am besten noch mit der sozialen Frage verbindet. Das heißt, die Leute wenigstens Gute Hoffnung. im Interesse ihrer, also in ihren eigenen Interessen gegen diese Rentenreform auf die Straße geht, dass sie wenigstens für ihre eigenen Scheißinteressen gegen diesen Sozialkahlschlag auf die Straße geht. Wir, ja, ich bin ja, wir sind ja alle mit von der Partie, nicht mal mehr ein Inflationsausgleich. Ne? Gewerkschaften verkaufen gerade, ja, wir haben ein paar Kündigungen verhindert und das ist dann der große Erfolg. Und mit den Ergebnissen von den gewerkschaftlichen Kämpfen und der Außenpolitik, da hätte ich mir wirklich versprochen, dass wir schon 2025 eine größere Symbiose hätten zwischen Friedensbewegung und sozialer Frage, ganz präsent auch in den praktischen Kämpfen. Ist nicht passiert, okay, dann halt 2026. Ja, vielleicht nochmal zur Ergänzung. Ich neige nicht so zu Paranoiern, aber ich habe mich in letzter Zeit öfters bei dem Gedanken, wie nah sind denn so konkrete Repressionen oder eine Hausdurchsuchung für mich ganz persönlich, nur weil ich diesen Content mache, weil man muss ja schon sagen, dass im Rahmen dieses ganzen reaktionären Staatsumbaus ja einige Gesetze verabschiedet wurden, wie zum Beispiel irgendwie die Politikerbeleidigung, wo es dann teilweise schon reicht, wenn man irgendwie Habeck beschimpft. Ne? Ich glaube, so Grünen-Politiker sind sogar besonders anzeigenfreudig. Und in Berlin gibt es ja auch ein neues Polizeigesetz, was Hausdurchsuchung auf einem ganz anderen Level einfach legalisiert. Ich bin jetzt kein Jurist oder so, aber ich habe mich gefragt, irgendwie, also das sind schon Dinge, die hätte ich mir vor 10 Jahren so nicht vorstellen können, dass das offiziell durchgeht. Und man weiß ja auch immer, es gibt einmal das, was offiziell verkündet wird, und dann kann man sich vorstellen, was so Geheimdienste dann real machen. Das ist ja eine Gesamtdebatte, die man im Blick haben muss. Das ist schon krass. Und auch die ganzen Repressionen, die erwähnt wurden, ich finde, das hat sich in einem Tempo beschleunigt, wo auch nicht mehr ganz klar ist, ob das, was wir hier machen können, also in der Form in 5 bis 10 Jahren noch so möglich ist. Also ich glaube, man muss sich schon darauf einstellen, dass man sehr aufpassen muss, wie man etwas wo sagt. Und das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Hätte ich so nicht erwartet. Und was die Wehrpflicht angeht, wir sind zwar bei Lowlight, ja, auch ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Habe so ein bisschen die Hoffnung, dass über die persönliche Betroffenheit in den Familien, weil so also diese Wehrpflichtfrage geht ja in die Familien rein, dass damit dann doch vielleicht auch über die Frage, den eigenen Arsch zu retten hinaus, einige ins Grübeln kommen und ja, man da vielleicht auch mal einen Fuß in die Tür kriegt, also als politische Linke jedenfalls erstmal, um ein bisschen antimilitaristisch zu werden. Naja, mal sehen. Aber Fabian will auch noch was sagen. Ja, so gerade sozusagen, was Repressionspolitik angeht, erleben wir gerade wirklich eine Zuspitzung, die beispiellos ist. Wenn wir jetzt nach Baden-Württemberg gucken, dass da Palantir angeschafft wird als eine Überwachungssoftware für die breiten Massen, ne, in den USA schon lange in Nutzung, aber jetzt wird es auch in Deutschland angeschafft. Oder aber auch einfach sowas wie die messerfreien Zonen, die man jetzt irgendwie anscheinend per Rechtsverordnung darf jedes Bundesland messerfreie Zonen ausrufen. In Berlin ist das gemacht worden. Natürlich die üblichen Plätze, ne? Leopoldplatz, Kottbusser Tor und so weiter und so fort. Und die Folge davon wissen wir ja, ne? Also sozusagen gerade rassifizierte Menschen werden einfach mehr kontrolliert dadurch. Man hat überhaupt keine, also Polizisten haben überhaupt keinen Bedarf mehr, irgendwie Gefahr im Verzug oder sowas zu begründen. Einfach nur, weil du dich in einem bestimmten Raum aufhältst, kannst du kontrolliert werden. Und wir wissen natürlich, wen das primär betrifft, also gerade rassifizierte Menschen. Aber ja, auch einfach diese beispiellose Brutalität gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung. Ja, also wo sozusagen wirklich man täglich auf Social Media sich angucken kann, wie dort die Polizei vorgeht, ohne dass eine größere Bewegung abseits der Palästina-Solidaritätsbewegung meint, das zu skandalisieren. Also sozusagen, das geht einfach so durch. Und ich glaube, das ist wirklich beängstigend. Und ich bin da nicht so optimistisch, dass die, ne, von gerade was den Wehrdienst angeht, dass da die Leute schnell, nur weil sie die ersten Einberufungsbescheide bekommen, sich dagegen wehren werden, weil es gibt dann doch zu sehr diese alte Haltung von wegen, ja, Schule der Nation und das wird dir schon nicht mal schaden, mal irgendwie zu lernen, wie man sein Hemd richtig faltet und so weiter und so fort. Weil ich glaube, bei vielen Menschen ist es noch nicht so im Alltag angekommen, dass es ein Problem geben könnte. Ne? Also sozusagen, wir als jetzt politisch wache Menschen, wir beobachten das kritisch und wir befürchten sozusagen, wo das hingehen könnte. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute das noch nicht mitbekommen und das ist in der breiten Bevölkerung noch nicht so diskutiert wird und noch nicht so ernst genommen wird, weil die ganzen Folgen dessen noch nicht spürbar sind. Das kann sein, dass es sich noch ändert, aber momentan, glaube ich, ist da noch sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig. Und deswegen wäre auch mein Appell sozusagen, dass nicht nur wir das unter uns besprechen, also nicht nur unsere Hörer sozusagen mit ihren Genossinnen, sondern dass wir das eben auch tatsächlich verbreitern müssen. Und das geht eben nur durch politische Praxis. Kurze Frage, bist du auch noch gemustert worden, Fabian? Ja, ich war sogar auch bei der Bundeswehr. Ah ja, der einzige Kommunistenkneipengenosse, der bei der Bundeswehr war, soweit ich weiß. Alles klar. Ja, aber das Okay, ist Freddy. auch tatsächlich, Ja. deswegen weiß ich auch, was das bedeutet, sozusagen. Wenn man sich mal wirklich ganz konkret damit beschäftigt, was Krieg bedeutet, dann muss, also dann ist man noch mehr, also man muss eigentlich nur beobachten, was in der Ukraine abgeht, um sich klarzumachen, das ist die Hölle. Viele, viele Menschen machen das nicht. Und gerade das, was wir in den Massenmedien erleben, da wird nicht dargestellt, wie das in der Ukraine abläuft. Da wird nicht die Drohneneinsätze oder so, was du auf Social Media teilweise siehst, dann so ein Ding, das fliegt dann durch die Gegend. Auf einmal ist da ein Panzer, der geht die Tür auf und das Ding fliegt rein und ist aus. Was wird da wohl passiert sein? Ne? Also das alles bekommen die Leute ja gar nicht mit, weil nicht konkret gemacht wird, was Krieg bedeutet. Ja, also bevor ich Paddy dran nehme, mir macht das auch Sorgen, diese Verniedlichung des Krieges oder diese unglaubliche Enttabuisierung, wie darüber gesprochen wird. Also wie so ein Videospiel, da werden faktiv in Talkshows irgendwelche Armeen oder Panzerlieferungen diskutiert, aber letztendlich geht es darum, dass wirklich die ärmsten Schweine gegen die anderen ärmsten Schweine auf dem Schlachtfeld kämpfen. Und ich meine, das hat ja alles über Generationen Folgen. So und wirklich bisschen Zerstörung in den Seelen, in Familien und ökonomisch, Massenarmut über Jahrzehnte. Also unglaublich, wie darüber geredet wird. Da haben wir wirklich eine Menge Arbeit vor uns. Ja, Paddy, mach diese Arbeit propagandistisch jetzt. Soll ich jetzt machen? Ja, agitiere gegen den Krieg. Ja, ihr habt schon vieles gesagt, aber es geht ja eigentlich auch nochmal um Lowlights, ne? Aber ja, gut, das war ja auch gerade Thema. Das leicht. Ja. Also es wurde schon gesagt, aber was mich irgendwie, es ist kein einzelnes Ereignis oder so, aber was mich irgendwie sehr deprimiert hat, war, dass zu dieser ganzen krassen neoliberalen Angriffe auf den Sozialstaat auch die Verschärfung von Sanktionen gegen Arbeitslose, Abschaffung des Bürgergelds und so, wo dann jetzt wirklich geplant ist, dass man Menschen einfach nach drei verpassten Terminen einfach komplett alle Sozialleistungen streichen kann und sie damit quasi auch auf die Straße setzen kann oder zum Sterben eigentlich auf die Straße setzen kann. Oder auch die ganze Rentendebatte, dass da einfach so sich nichts rührt in der Gesellschaft an Widerstand. Das ist schon krass. Also, wenn man auch guckt in anderen Ländern, das ist, also, wie da Proteste organisiert werden oder Widerstand zu spüren ist gegen teilweise sogar zahmere Formen von Sozialabbau. Das ist schon sehr irritierend irgendwie, dass hier so wenig dann los ist auf der Straße. Und was mich persönlich am meisten abgefuckt hat, das war aber mehr so im medialen Diskurs, auch im Rahmen dieser ganzen Rentendebatte. Als diese junge Gruppe von der CDU, also diese junge Union-Leute da, quasi diesen Kompromiss in der Bundesregierung blockieren wollten, da hieß ja immer wieder, ja, die mutigen jungen Rebellen und so, die irgendwie dieses Narrativ, ne, dass die sich ja einsetzen würden für die jüngere Generation und so mutig sind, weil sie angeblich für die Jüngeren sich einsetzen und so, und aber die Bundesregierung ja so verschwenderisch sei und da maßlos Geld verschwenden würde und so. Das hat mich komplett wahnsinnig gemacht. Also wirklich, dass man diese Leute, diese krassen neoliberalen Wichser noch irgendwie so als mutig darstellt, weil sie irgendwie dafür sind, dass Rentner noch früher, nee, dann noch länger arbeiten sollen, noch länger arbeiten sollen, noch länger knechten sollen und am Ende weniger Kohle bekommen sollen. Das habe ich komplett wahnsinnig gemacht, wirklich. Also diese Ja. Debatte, wie die so geführt wurde, ich dachte wirklich, dreh durch, ja. Genau. Und natürlich, ja, dass der Gegenstandpunkt noch existiert, habe ich auch sehr traurig gemacht, aber ja, so viel dazu. Das ist aber nicht nur dieses Jahr so, ne? Sondern schon so, ja. Okay, Haro noch. Ich hatte nur eben noch gedacht, weil wir jetzt doch ein bisschen auch über Krieg gesprochen haben, ich versuche mir gegenwärtig anzutrainieren, ist gar nicht so einfach, eben nicht vom Wehrdienst, sondern vom Kriegsdienst zu sprechen. Ich stolper da auch immer wieder drüber, gerade wenn ich mit Jörg Ronauer rede, da merkt man schon, wie sich das auch sprachlich teilweise niederschlägt. Das ist eben ein Kriegsdienst. Und selbst wenn die Sozialdemokraten, also Pistorius, der beschwört ja nicht, 2029 sind wir wehrtüchtig, sondern wenn selbst die schon die deutliche Sprache wählen hier, das ist Kriegstüchtigkeit 2029, ja, dann ist das auch ein Kriegsdienst. Und da geht es nicht um Verteidigung und sich wehren, sondern da wird schon ziemlich klar formuliert, wie die Interessenskante ist und dass das in den Krieg, hinausläuft und nicht, dass man sich da verteidigt. Und wer dem Pistorius da nicht glaubt, der kann sich ja auch den Mark Rutte anhören. Der Mark Rutte hat uns ja gerade erst, ich glaube, es war bei einer Sicherheitskonferenz in München, sehr deutlich gesagt, dass da ein Krieg auf uns zukommt, der vergleichbar wäre mit dem Zweiten Weltkrieg, paraphrasiert gesagt. Also das ist das, was Mark Rutte, der Generalsekretär der NATO, sagt und nicht irgendwie am Stammtisch diskutiert wird, sondern das sind gerade die Gegebenheiten, wie sie auf dem großen politischen, außenpolitischen Bankett formuliert werden. Und das macht die Sache doch sehr, sehr, sehr ernst. Sollte man sich 2025 vielleicht als Lowlight hinter die Ohren schreiben, dass das gerade die Sprache der Herrschenden ist. Die Sprache der nicht so Herrschenden, teilweise eher in den Uni-Kontexten, geht mir auch wahnsinnig auf den Sack. Das ist nämlich die, finde ich, Verstetigung der neoliberalen Ideologie und die ist für mich definitiv ein Lowlight 2025. wobei es da nicht angefangen hat, aber da sind teilweise echt zersetzende Ideologien, die da bemüht werden. Und ich glaube, Klassismus ist das am wenigst schlimmsten davon. Oder vielleicht auch das Schlimmste, das weiß ich jetzt nicht, müssen wir ausdebattieren. Aber an der Stelle vielleicht, ohne da tiefer jetzt von dem Thema abzuschweifen, hört euch gern mal die Folge an neoliberale Ideologien mit dem Genossen von den Prolos und mit Ann-Sophie. Ich glaube aber schon aus 2024, die ist da sehr erhellend. Und die Probleme, die da aufgeworfen werden und die auch gegen die Grundzüge des Marxismus, des historischen Materialismus gehen, nämlich da, wo Idealismus und Materialismus auseinandergehen, genau die Fragen werden da aufgeworfen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr lohnenswert für Kommunisten, die sich als solche begreifen und sich wirklich den Marxismus da sehen, nämlich auf den Füßen und nicht auf dem Kopf. Die sollten auch diese Themen wirklich 2026 sich mal wieder ins Gedächtnis rufen. Denn insgesamt sehe ich hier wirklich ein hohes Maß an Zersetzung mit diesen neoliberalen Ideologien. Okay, ja, so viel zur deprimierenden Lohnrunde. Wir haben uns überlegt, wir machen jetzt noch mal eine kleine Runde, wo wir alle mit etwas kürzeren Antworten so, jeweils im Kreis antworten können. Da geht es ein bisschen um den Ausblick schon. Ich denke mal, dass das wird sich auf die weiteren Fragen ziehen. Aber ich stelle einfach mal ein paar Fragen und ihr antwortet kurz und knapp. Ich bin mal gespannt. Wir haben das noch nicht alles vorweg alles besprochen. Das heißt also auch für mich eine Überraschung. Die erste Frage wäre, auf welche Themen wollt ihr eigentlich 2026 in der Kommunistenkneipe stärker eingehen? Wer möchte starten? Nicht alle auf einmal. Ach, Fabian. Ich habe mir da nichts vorgenommen, ehrlich gesagt. Also ich werde gucken, was ich interessant finde und werde dann versuchen, dazu Folgen zu organisieren. Also so vieles, was man interessant findet, leidet auch ein bisschen darunter, dass man dann niemanden findet, der das dann irgendwie machen möchte oder keine Zeit hat oder sowas. Also das ist immer so eine kleine Grenze. Also ich würde gerne mehr machen, als ich am Ende tatsächlich organisiert bekomme. Aber ich würde mir jetzt nichts gezielt vornehmen. Ich glaube, die politischen Entwicklungen des nächsten Jahres werden uns diktieren, worüber wir zu sprechen haben. Okay. Wie ist bei dir, Hau? Ich versuche weiterhin, den kleinen Büchertisch aufrechtzuerhalten, zu verstetigen. Es kommt jetzt diesen Monat, nach einem Jahr, kleinen Büchertisch, kommt die 12. Folge. Irgendwie hat es halbwegs geklappt, jeden Monat eine Folge mehr oder weniger rauszubringen. Ich denke, da möchte ich gern meine Ressourcen weiter beibehalten. Und natürlich, ich genieße es total, mit Jörg Kronauer im Austausch zu sein und den roten Faden auch als Monatsformat aufrechtzuerhalten. Wenn ich nicht lohnabhängig wäre, würde ich wahrscheinlich jeden zweiten Abend mit Jörg Kronauer da sitzen und über Zeitungsartikel quatschen. Das wäre mein großer Traum. Aber ich glaube, die beiden Sachen bleiben für mich so ein bisschen das Kerngeschäft und alles andere, wie auch der Kulturstammtisch. Das schaue ich dann immer, wie es so drumherum fällt. Aber wie Fabian schon gesagt hat, das meiste wird einem eigentlich, das fällt einem so ein bisschen vor die Füße, teilweise, was man für zufällige Leute irgendwo trifft, wer einen anschreibt oder was gerade die politische Entwicklung einem diktiert. Ne? Wo, mit welchem Thema sollte man sich befassen? Und ich hatte vorhin ja schon mal kurz gesagt, also Rüstung und also das Verhältnis von Rüstung und Ökonomie, das sollte ein Thema sein. Das wäre nochmal sehr gewinnbringend, aber da gibt es auch nicht mehr so viele lebendige Leute, die sich da noch richtig mit auskennen. Wobei, wenn das gerade irgendjemand hört und sagt, ey, ist voll mein Thema, gern anschreiben, würde ich mich sehr über ein Gespräch freuen. Alles klar. Paddy, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich schaffe es ja leider selten, so eigene Folgen irgendwie zu vorzubereiten und eigene Themen zu setzen, aber wenn ich endlich mal meine scheiß Maßarbeit fertig haben sollte und mehr Zeit habe, dann würde ich gerne endlich mal auch eine Folge machen zum Thema, also zur kurdischen Frage und zur PKK vielleicht. Da haben wir, glaube ich, bisher noch gar nichts gemacht. Finde ich aber auch interessant und wichtig, jetzt vor allem auch im Zuge dieses ganzen sogenannten Friedensprozesses oder Selbstauflösung der PKK. Teilweise war auch die Verhältnisse oder das Projekt Rojava in Nordsyrien, wie man das so einordnet und so, das finde ich auch entspannt. Ich sehe gerade, da wurde ein Buch gerade vor die Kamera gehalten. Ja, Was, welches Buch? über diesen merkwürdigen demokratischen Konföderalismus. Ja, Achso, also pass ja. auf, pass auf. Ich habe Blue wird gerade gecancelt. Abdullah Öcalans demokratischer Konföderalismus auf dem Tisch liegen gehabt. Und zwar, weil ich das beim Schrottwichteln einer Weihnachtsfeier geschenkt bekommen habe. Okay. Jetzt verlieren wir ein paar Abos gerade bei ein paar Leuten, Ja, aber ja. ja. Ich Okay. habe es Ja, nicht gelesen, ich kann nichts dazu sagen, keine Ahnung. Also mach mal eine Folge dazu, Paddy. Würde mich sehr interessieren. genau, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und das andere, das mag jetzt ein bisschen nischig sein, aber im Zuge dieser ganzen des Aufploppens von so vielen neuen roten Gruppen und auch durchaus vielleicht eines kleinen Revivals von auch so maoistischen Positionen, fände ich es auch interessant, vielleicht eine Folge zu machen. Also einmal zur Geschichte Chinas unter Mao, aber auch vielleicht so ein bisschen was zu den K-Gruppen in Deutschland, in der BRD, in den 70ern, um zu gucken, also vor allem jetzt bezogen auf die K-Gruppen, weil da habe ich auch noch ziemlich viele Wissenslücken. Also was gab es da eigentlich und ja, was wurden auch vielleicht für Fehler gemacht und was kann man daraus lernen aus der Zeit irgendwie? Da gibt es ein schönes Buch, Geschichten vom Trüffelschwein, wurde auch von Georges Philbert diskutiert. Also hat er nicht geschrieben, so war schon ein bisschen älter irgendwie. Ja, und jetzt durch das Revival auch sehr interessant. Okay, das wäre so dein Nerd-Nischen-Thema. Ja. Soweit erstmal. Ja. Also, ich finde ja, dass die Kommunistenkneipe war ja in ihren Anfängen immer sehr stark darin, anhand von so Zeitzeugen oder Leuten, die auch mit ihrem Leben, mit ihrer Biografie für eine bestimmte Position standen, dass wir die interviewt haben und deren Leben abgebildet haben oder bei der Klärung von so Basic-Fragen. Da haben wir jetzt natürlich nach 6 Jahren schon eine Menge abgeackert und einige Zeitzeugen zu bestimmten Themen, die relevant sind für heute, gibt es auch schlichtweg nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, sowas trotzdem auch nochmal zu machen zu dem ein oder anderen Thema. Wir haben da noch ein paar Lücken. Ich will jetzt mal nicht zu viel verraten, aber wir haben zum Beispiel noch nicht so viel zum Thema 70er Jahre Stadtgrillja oder sowas gemacht. Da gibt es natürlich noch ein paar Leute, die noch leben, mit denen man vielleicht was machen könnte. Da gibt es auch ein paar konkrete Ideen. Dann habe ich mir vorgenommen, ich habe da so eine einführende Folge zur Psychologie und Marxismus gemacht. Nochmal ein bisschen spezifischer das Ganze zu machen, zum Beispiel das Thema psychische Erkrankung und Armut im Kapitalismus aus einer Klassenperspektive. Da habe ich auch eine sehr konkrete Idee, die ich gerne umsetzen würde. Wir hatten die Idee, vielleicht mit den Genossen von Übertage was zu Anarchismus zu machen, wird noch ein bisschen unausgereift. Und man muss sagen, es gibt, es ist ja immer wieder so Geschichten aus dem Krieg, ne? Also als wir den Podcast gegründet haben, gab es ja praktisch gar keine Projekte dieser Art, also kommunistischen Podcast oder sowas. Das sieht ja mittlerweile total anders aus. Es gibt sehr viele neue Projekte. Viele finde ich auch, ja, interessant, mittelmäßig, aber es gibt auch ein paar, ich sag mal, Influencer oder Kanäle, die ich sehr interessant finde. Und ich könnte mir vorstellen, auch da mehr in die Kooperation zu kommen. Da habe ich so ein paar konkrete Ideen, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu bestimmten Themen zu arbeiten. Ich glaube, das ist im Sinne der gemeinsamen Reichweite sinnvoll, weil ich glaube, dass es viele Hörerinnen gibt, die ja profitieren könnten von unserem Content, aber gar nicht wissen, dass es uns gibt oder für die wir im Verschwinden in diesem Meer von mittlerweile doch relativ viel Angebot, auch wenn wir natürlich das Original sind. Ah ja, eine Sache fällt mir noch ein, was so eine klassische Kommunistenkneipen-Idee wäre, wäre sowas wie 10 Argumente gegen Militarisierung und Krieg oder so. Also sowas haben wir ja häufig gemacht, so ein bisschen Bullshit-Bingo, der herrschenden Propaganda für die Militarisierung. Das ist was, was ich gerne machen würde. So, also diese 10 Standard-Takes, vielleicht auch 5 oder 6, die entgegengeschleudert werden. Da könnte ich mir vorstellen zu arbeiten. Ich glaube, sowas ist wichtig, Leuten eine konkrete Argumentationshilfe in die Hände zu geben und die eigenen Argumente zu schärfen. So. Und noch so einiges mehr. Aber überlegt, ob wir vielleicht ein bisschen den unterhaltsamen Teil in der Kneipe stärken. Also wollen wir gewisse Biertelefonate machen. Haben überlegt, ob es nicht Dokus gibt zu historischen Themen oder auch Talkshow-Runden, die eine Reaction verdient hätten und eine marxistische Kommentierung. Da müssen wir gucken, ist eine Kapazitätenfrage. Aber da kommt, glaube ich, eine Menge auf uns zu. Und Themen gehen uns ganz sicher nicht aus. Genau, soweit erstmal. Noch Ergänzung, frage ich mal an Sitzungsleitung hier. Sehe niemanden, der. Aha, Haru. Muss das Ich Mikro. weiß auf jeden Fall, Ann-Sophie mit ihren Ja. roten Frauenstimmen ist ein Projekt, wo sie jetzt schon eine Weile dran arbeitet, sind da auch im Austausch. Und das ist auch was, das wird, glaube ich, ziemlich cool. Also da kann man guten Gewissens schon mal im Vorfeld die Werbetrommel rühren. Denn ich glaube, da hat sie wirklich konzeptionell viel Mühe reingesteckt und ist auch konzeptionell wirklich sehr erfolgreich. Und ich freue mich schon richtig drauf, die ersten Folgen davon selbst zu hören. Das ist, glaube ich, noch was, also für die arme Ann-Sophie, die jetzt irgendwie nicht krankheitsbedingt nicht bei uns sein kann, kommt von ihr, glaube ich, mit den roten Frauenstimmen, was echt cool ist. Glaube ich auch. Okay, das mit der Schnellrunde hat nicht so ganz geklappt. Ich habe dazu beigetragen. Deswegen versuchen wir es jetzt nochmal. Was waren denn im Jahr 2025 eure persönlichen Lieblingsfolgen? Habt ihr da was? Ja, ich habe auf jeden Fall eine Lieblingsfolge. Ich war jetzt aber daran nicht beteiligt direkt, aber das war für mich persönlich auf jeden Fall die Folge mit Haro und Fabian Lehr, also diese Reaction-Folge zur Wohlstand für alle Folge, wo sie Lenin und seine Imperialismus-Theorie sehr, sehr schlecht kritisiert haben. Und die Folge war auch sehr erfolgreich und die fand ich auf jeden Fall ziemlich gut. Da habe ich auch selber viel gelernt. Und ja, das wäre auf jeden Fall so meine Lieblingsfolge. Alles klar. Ja, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich nenne mal schnell eine ganze Reihe von Folgen. Also die ist auf jeden Fall auch dabei. Die Lenin-Kritik an Ole und Wolfgang, die ist sehr gelungen. Ist, glaube ich, auch wichtig, dass das auch, dass es diesen Gegenstandpunkt dazu auch nochmal gibt in der Podcast-Debatte, in dem Fall von uns, gut auseinandergenommen als Reaction. Die Live-Folgen, die ich erwähnt habe, fand ich gut. Bisschen untergegangen, Anfang des Jahres eine Folge mit Lisa Pöttinger. Eigentlich auch eher thematisch. Erstmal war es sehr berührend. Also das, um das nochmal zu erklären, Lisa Pöttinger, eine junge Genossin, die von dem Berufsverbot betroffen war. Und das ist ja ein Thema, was jetzt nicht nur sie betrifft, sondern mehrere. Wir haben ja auch öfter schon mal Folgen zugemacht, aber es war eine Folge, die wir Anfang des Jahres gemacht haben. Und reiht sich auch ein in dieses ganze Repressionsthema. Also war auch eine wichtige Folge. Dann haben wir eine Folge mit Uwe Nymoen gemacht zu seinem Buch, wo wir noch ein bisschen von links kritisiert haben. Das war sinnvoll. Also die würde ich auch dazu zählen. Und mit Fabian hier in unserem Podcast-Team haben wir eine Folge zur AfD zusammen mit Sebastian Friedrich, also als Gast gemacht. Die habe ich auch als sehr interessant in Erinnerung. Genau. Ich übergebe an Fabian. Genau, ich möchte mal Props an den kleinen Büchertisch geben. Recht aufwendig produzierte Folgen und eben sehr, sehr gute einführende Bücher auch vom Papyrossa Verlag, die da immer vorgestellt werden. Und statt jetzt eine einzelne Folge herauszuheben, würde ich euch auffordern, hört doch da mal ein bisschen mehr rein. Auf jeden Fall. Schließe ich mich an. Okay. Jetzt haben wir noch Haro. Ja, vielen Dank erstmal für die Werbung für den kleinen Büchertisch. In der Tat gibt es hier, kann man vielleicht mal dazu sagen, ich habe keine Ahnung warum. Ich glaube, das hat was vielleicht auch mit dem Profil unserer Zuhörer zu tun, aber der kleine Büchertisch läuft Alles sehr gut. Idioten. Spaß. Der kleine Büchertisch läuft wirklich gut bei Spotify. Und ich weiß nicht, irgendwie Spotify-Hörer mögen den kleinen Büchertisch, YouTube-Zuhörer weniger. Wie es dazu kommt, bisschen schleierhaft, aber sei es drum. Das Schöne am kleinen Büchertisch ist, glaube ich, er wird nicht schlecht. Er hat eine lange Halbwertszeit und den kann man sich langfristig anhören. Während zum Beispiel so Sachen wie der rote Faden, klar, das sind tagespolitische Geschehen, da braucht man sich nach einem halben Jahr nicht mehr Folge 1 anhören. Das stimmt. Ich habe gerade eben schon gesagt, meine Lieblingsfolge war eigentlich die von Fabian mit der Ökonomie und der Rüstung. Aber ich möchte vielleicht noch eine Folge hervorheben, die ich auch wieder sehr, sehr gewinnbringend fand. Und zwar mit Schorsch Füllbert. Der Gute kam das ja ein bisschen weniger bei uns zutage. Ich kann ja sagen, ich war ein paar Mal bei ihm, wir haben ihn ein paar Mal besucht, wir haben einen guten Austausch auch dieses Jahr gehabt, aber er war sehr, sehr selber am Überlegen, wie die aktuellen Entwicklungen, die Transformation des Kapitalismus, was sich da gerade bewegt und das Ergebnis davon oder ein vorläufiges Teilergebnis hat er dann doch mit uns aufgezeichnet, nämlich in der Folge Immer nur Krise mit Schorsch Füllbert. Und die Folge fand ich wirklich super, weil sie halt wirklich aktuell von jemand, der nun wirklich fast alles gelesen hat, in der Aktualität der Bewegung des Kapitalismus analytisches beiträgt. Ähnlich wie jetzt neulich mit Jörg Goldberg. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Sachen, die analytisch gerade kaum zu überbewerten sind, was die für ein Gewicht haben könnten, um zu begreifen, wo sich gerade die Entwicklungen, in welche Richtung die gehen. Also das fand ich schon echt cool. Kurzer Hinweis, mit Jörg Goldberg gab es jetzt sogar zwei Folgen. Es gibt ja eine neue Kategorie bei uns. Die Zeitschrift Z macht mit der Kommunistenkneipe jetzt regelmäßig Formate und wir hatten Goldberg jetzt gleich zweimal, sehr empfehlenswert. Ich glaube sogar, die jetzige Folge mit Goldberg ist sogar die jüngste, kann das sein? Fast, ne? Auf jeden Fall hört mal rein. Ja, ist Props die für den Büchertisch. die jüngste, ja. Okay, dann habe ich noch eine weitere Frage für die Runde im Schnellformat. Gibt es ein Buch oder eine Quelle, die euch dieses Jahr geprägt hat? Heißt es. Geprägt kann ja in alle möglichen Richtungen bedeuten. Es muss ja auch nicht sein, was euch gefallen hat unbedingt. Es hat in irgendeiner Weise bewegt. Fabian. Also, ich kann dazu leider keine Folge machen, weil das müsste dann auf Englisch sein, obwohl der an der FU ist. Aber ich habe von einem Genossen empfohlen bekommen von Aaron Benaneth, Automatisierung und die Zukunft der Arbeit. Das ist eine kleine, ja, sagen wir mal, Broschüre von irgendwie 180 Seiten Text oder sowas, die ich euch vielleicht ans Herz legen würde. Wendet sich so ein bisschen gegen die Vorstellung, dass uns die Arbeit ausgeht und dass sozusagen die Automatisierung und KI jetzt alle unsere Jobs kaputt macht und so weiter und so fort. Und dass das irgendwie die Grundlage für das Problem ist, wo es dann zu so Ausweichgeschichten wie bedingungsloses Grundeinkommen und solche komischen Ideen, wo man sich immer fragt, naja, wenn man die Macht hätte, sowas durchzusetzen, dass es wirklich einen Verteilungseffekt hätte, warum nimmt man dem Kapital dann nicht gleich alles weg? Und was ich da noch spannend fand, war vor allen Dingen die Kernaussage, dass wir einfach global Überkapazitäten haben und die Produktivität stagniert, weil nicht investiert wird, weil sich investieren schlicht und einfach nicht lohnt für das Kapital und dass eigentlich alles, was sich noch lohnt, Spekulation ist im Grunde genommen. Und mit dieser Analyse, glaube ich, müssen wir, also wenn wir das sozusagen uns nochmal angucken und wenn wir das teilen, dann müssen wir uns als Kommunistin, glaube ich, nochmal die Frage von Strategie neu stellen. Ich bin ja selber noch im Überlegen sozusagen, was ich draus ziehe. Aber das fand ich ein spannendes Büchlein und schade, dass er kein Deutsch kann. Sonst gerne sozusagen hätte ich einen Podcast dazu gemacht. Aber keine Ahnung, vielleicht gibt es ja mal auf 99 zu 1 oder so auf Englisch eine Folge dazu oder so. Mal sehen. Oder wir finden ein Format, wie wir das miteinander diskutieren. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, darüber Auch auch eine zu debattieren. Möglichkeit, ja. Gute Idee. Können wir Ja. mal. Kommt auf die Liste. Ja, die Liste, die ewig lange Liste von Ideen. Ich sag immer, dazu sollten wir mal eine Folge machen. Das ist so eine meiner Lieblingssätze. Aber gibt's die Liste überhaupt? Oder ist das eine große Lüge? Also ich habe eine Die sehr man lange braucht. Liste. Eine sehr Folgenliste. lange Liste. Ja. Es gab kein Buch, was jetzt besonders hervorstechend war. Es war mehr ein Thema, das sich so durchs ganze Jahr gezogen hat und habe da viele gewinnbringende Bücher dazu gelesen. Das hat angefangen mit dem ersten kleinen Büchertisch zum Faschismus. Das ging weiter über Wolfgang Fritz Haugs hilflosen Antifaschismus, den ich dann auch mit Susan Wittstahl beackert hat. Und da ist ganz viel Literatur zusammengekommen. Es gibt ein Büchlein, das ich vielleicht an der Stelle dann doch empfehlen möchte. Das heißt Antifaschismus, ist vom Distel Verlag von 1996. Und das ist ein Sammelsurium aus Beiträgen von, ich kann nur raten, ich glaube, es sind 25 Autoren, ganz viele von der alten Riege, Gerd Meyer, Schosch Filbert, Kurt Gosweiler war noch dabei, Frank Deppe und so weiter, also Christoph Butterwegge. Da waren ganz, ganz viele hochkarätige Autoren, die alle einen Beitrag geleistet haben, was zum Antifaschismus zu schreiben, und zwar einem marxistischen. Oder ein Antifaschismus, der auf ein marxistisches Faschismusverständnis begründet ist. Und das war wirklich ein ganz spannendes Thema. Und ich denke auch, dass diese Diskussion um den Antifaschismus sehr wichtig war, gerade dieses Jahr, und wichtig bleibt, dass Marxisten gut und klug darüber diskutieren, welchen Antifaschismus braucht es denn eigentlich gegenwärtig? Also ist jeder Antifaschismus bedingungslos super, oder gibt es eben auch einen hilflosen Antifaschismus und gibt es auch einen Antifaschismus, der unter Umständen sehr gefährlich bis hin zu äußerst reaktionär sein kann? Und ich denke, da gab es gerade Ende November drei gute Folgen dazu von der ARAG, und dann die Gespräche mit Jürgen Leuthe und Susan Wittstahl. Da wurde viel schon dazu gesagt und mir wurde auch zugetragen, dass seitdem auch in einigen Strukturen bundesweit darüber diskutiert wird. Und das ist ja das Geile. Es ist ja nicht die Absicht, dass da jetzt jeder sagt, ey, was da in der Kommunistenkneipe gesagt wird, ist der Weisheit letzter Schluss und super und genial. Und so muss es sein. Sondern hier wurde eine Diskussion angestoßen, die stattfinden muss, meines Erachtens. Und zwar, welchen Faschismusbegriff bedient man und welcher Antifaschismus leitet sich davon ab? Und welche Gefahren gehen auch von dem bürgerlichen Antifaschismus aus? Diese drei wichtigen Fragen sollten diskutiert werden. Und ich hoffe, dass das auch 2025 ein Stück weit ein Impuls war, der von der Kommunistenkneipe mit ausging. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja, ich denke schon, es wurde auf jeden Fall, hat auf jeden Fall schon Debatten ausgelöst, soweit ich das mitbekommen habe. Ich mache mal kurz weiter. Ich könnte jetzt viele Artikel vor allem vielleicht, aufzählen, die mich beschäftigt haben. Aber ein Buch, was mich tatsächlich beschäftigt hat, aus verschiedenen Gründen, war das Buch von Udo Lymon. Das hieß, glaube ich, Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits fand ich es gut, dass auf relativ populäre Weise dieses Thema Kriegsdienstverweigerung oder überhaupt Militarisierung, ne, Kriegspropaganda behandelt wurde. Das irgendwie eine Figur gab, die sogar in Talkshows eingeladen wurde. Bürgerliche Talkshows immer so 5 gegen 1. Das hat auf jeden Fall einen Diskursraum eröffnet und ich glaube auch die Möglichkeit gegeben anzuknüpfen. Und andererseits hat es mich beschäftigt, weil es aus marxistischer Perspektive leider, da sind wir wieder beim Thema von der Reaction, einige Kapitel enthält, die eine wirklich unglaublich vulgarisierte Kritik am linken Imperialismusbegriff enthält. Und das hat mich sehr geärgert, weil ich schade finde, weil ich dachte, oh, da lesen jetzt viele anpolitisierte Leute, die irgendwie diffus gegen Krieg sind, dieses Buch und stoßen dann, wenn sie zum ersten Mal was über die Imperialismustheorie lesen, auf diese, in dem Fall auch wieder GSP-Argumente, die dort wirklich teilweise wirklich hanebüchender Art und Weise dargestellt worden sind. Also man kann das ja kritisieren. Es gibt auch vernünftige Fragen zur linischen Imperialismustheorie, aber das war wirklich sehr, sehr schlecht und sehr, sehr platt. Wir haben darüber ja auch mit Ole gesprochen, den wir dann ja eingeladen haben in den Podcast, also Props für ihn, da erste Zeit genommen und gab ja auch durchaus Übereinstimmung bei manchen Fragen. Das kann man auch nochmal nachhören, die Folge. Aber das Buch hat mich beschäftigt, weil ich dachte, ah, da gibt es so ein populäres Antikriegsbuch und das ist dann der Teil zu Lenin, das erste, was Leute dann zu lesen, möglicherweise. Das hat mich geärgert und insofern gezeigt, dass es wichtig ist, dass es da auch andere Stimmen gibt. Genau. Ja, Dazu so viel noch so dazu. ein komischer Individualismus, der da Ja, genau. vertreten wird im Buch. Ne? Also Genau. das finde ich, da hat Ja. Fabian Lehr auch eine sehr gute Kritik verfasst. Also da Empfehlung, das nochmal nachzuhören. Absolut, nur aus der Perspektive, warum ziehe ich denn nicht in den Krieg? Natürlich versucht er das irgendwie zu politisieren, aber ja, es werden ja auch keine kollektiven Perspektiven aufgezeigt oder so in dem Buch. Das muss ich schon sagen. Ja, das hat mich beschäftigt. Ja. Und Zu dachte, viel da musst du nochmal Rational vernünftige. Choice, Ole. Ja, absolut, absolut. Genau. Ja, Haro, hast du dich nochmal versehentlich gemeldet? Wolltest du noch was ergänzen? Ja, Dann Penny, wer nein, sonst noch? will ich eigentlich nicht, weil ich schätze die Arbeit von Wohlstand für alle eigentlich sehr. Ich schätze vor allem Wolfgang M. Schmidts Filmanalyse sehr. Aber ja, ist kein Geheimnis, dass ich mich darüber geärgert habe, dass Ole Nymons, ich nehme ihn jetzt mal ein bisschen vorweg, weil es bei ihm einfach deutlicher war als bei Wolfgang M. Schmidt, seine Kritik an allem, an Lenins Imperialismus so dünn war, die zigmal kandiert wurde mit dem Begriff vulgär hier, vulgär da. Das war mir echt einfach zu dünn. Also man sollte wenigstens das Buch gelesen haben, wenn man über Imperialismus spricht. Das stelle ich bis heute wirklich in Frage, ob die beiden das gelesen haben. Und ich kann mir, weil ich mir die Folge wirklich vielfach angehört habe, um sie halt eben auch kritisieren zu können. Und ich komme ums Verrecken nicht auf den Punkt, dass man wirklich dieses Buch gelesen haben kann und gleichzeitig so eine Folge aufnehmen. Das passt bei mir nicht zusammen. Dass Lenins Imperialismusbuch weitestgehend auf Hobbes und auf Hilferdingsbücher aufbauen, also große Seitenweise eigentlich nur referiert, was andere Theoretiker seiner Zeit dazu beigetragen haben für diese Entwicklung des Monopolkapitals. Und dann kommt das als Ergebnis hinten bei Wohlstand für alle raus. Es hat mich geärgert, vor allem deshalb, weil ich sie an anderer Stelle so schätze. Ich glaube, deswegen war ich dann auch stinkig und war dann ja auch schön mit Fabian Lehr darüber zu sprechen. Und ich hoffe, wir haben da auch eine solidarische Kritik gelassen, aber auch inhaltlich deutlich. Beides wollten wir ja. Ich glaube, der Verdacht Ich liegt denke nahe, schon. dass da doch die Quelle der Kritik ganz stark bei diesem Gegenstandpunktbuch von Karl Held und Co. Ja, Logo, Logo. Das wurde ja auch immer wieder angeführt, ne? Karl Ja, Held hier und da. das waren die meisten Quellen, glaube ich, auch in dem Buch, ne? Ja, am verrücktesten, wir bleiben jetzt nicht zu lange daran hängen, war dieses Vietnamkriegsbeispiel, wo so getan wurde, als gäbe es überhaupt kein staatliches Interesse am Vietnamkrieg oder so, sondern und keine ökonomischen Gründe dafür. Also völlig verrückt. Und da wurde auch ein bekannter GSP-Autor zitiert. Also, liebe Freunde, liebe Kinder, nicht nur die Kritik lesen, sondern vielleicht auch mal das Original, falls ihr diese Bücher gerät. Also wirklich auch mal die Originaltexte lesen oder ja, Originalargumente und eure eigenen Gedanken dazu machen. Kann schon mal vorkommen, dass aus dem politischen Interesse heraus, um für sich vielleicht als der klügere Marxismus zu gerieren, einfach grob verunstaltet wird, was man da kritisiert. Und ich glaube, beim Gegenstandpunkt ist das häufig der Fall. So, jetzt haben wir hinreichend darauf hingewiesen, aber ich stimme dir zu. Und ich frage mal Paddy, ob er noch irgendeine Quelle oder Buch hat, was ihn dieses Jahr beschäftigt hat. Außer die kleine Raupe Nimmersatt. Das war der kleine Prinz. Also, ich weiß, ich wollte dich nur verarschen. Ja, du kleiner Bastard. Ja. Also, ich habe leider dieses Jahr nicht viel Politisches gelesen, wenig Sachbücher. Also, das Buch von Ole habe ich auch gelesen als Vorbereitung für die Folge mit ihm. Ja, und da habe ich natürlich auch sehr viel Kritik dran. Deswegen haben wir auch die Folge gemacht. Die haben wir auch geäußert. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich da in dem Buch aber dennoch was mitnehmen konnte. Also, auch so ganz gut. Also, er hat ja schon ganz gut so gängige Propagandamythen oder Narrative so dekonstruiert. Und ich finde schon, dass man da auch was mitnehmen kann, so auch für so Diskussionen einfach im Alltag. Genau, aber ansonsten muss ich leider sagen, habe ich wirklich nicht viel Politisches gelesen. Also klar, Artikel sehr viele, aber da würde mir jetzt auch nichts einfallen. Ich kann wirklich immer nur den kleinen Prinz eigentlich erwähnen, also dieses Kinderbuch, was mich sehr berührt hat, was auch ein bisschen politisch ist, aber ja. Aber fand ich sehr, sehr schön, kann ich jedem empfehlen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht mega politisch ist. Okay, so viel also zur Schnellfragenrunde. So schnell waren wir gar nicht, aber das ist man von uns ja gewohnt. Ich glaube, wir haben hier noch wie Grüßwörter. Ist ein bisschen wie auf dem Parteitag. Aber ich glaube, Paddy, du hattest doch irgendeine Anekdote, die du unbedingt loswerden wolltest zu Ende des Jahres. Was war Ja, das nochmal? bevor die Grußworte kommen von allen großen kommunistischen Parteien auf der Welt. Genau, es gab eine Situation, die mir nochmal eingefallen ist. Das war auf dem Festival der Jugend dieses Jahr, wo wir auch unseren Live-Podcast hatten. Und ich weiß doch, ich glaube, es war am selben Abend, als wir die Veranstaltung hatten. Da ist irgendwie so ein junger SDJ-Genosse zu uns gekommen, ich glaube auch ein bisschen betrunken, und meinte irgendwie, der hätte was für Ein uns. bisschen Irgendwas. ist gut. Ja, ein bisschen ist gut, ein bisschen untertrieben, er war schon sehr besoffen, ja. Und der meinte, dass er uns dringend irgendwie was geben müsste. Und es hätten auf ihn warten sollen. Da haben wir halt gewartet, aber irgendwie kam der halt nicht. Und dann sind wir halt, glaube ich, einfach weitergegangen, so zu irgendwelchen Ständen, haben Bier getrunken. Aber irgendwann hat er uns dann wiedergefunden und waren dann voll froh und hat uns einfach dann so, uns beiden, so selbstgenähte Flaggen geschenkt. Und zwar vom, Wird Konflikt. genau, es waren Vietcong-Flaggen. Und die waren mega cool. Die habe ich auch bei mir zu Hause aufgehangen. Aber es war so mega random einfach, so aus dem Nichts, ne? So, das fand ich nice. Und auf demselben Festival war das auch so. Also Fabian war ja auch da. Und ich weiß noch, dass er nach unserer Veranstaltung die ganze Zeit von so Groupies belagert wurde. Also es waren ständig irgendwie Leute da, irgendwie Fans von ihm, die uns hinterhergelaufen sind, die sich aber nicht so richtig getraut haben, glaube ich, zu fragen, ob sie ein Foto machen können oder so. Das fand ich mir auch ganz, ja, auch ganz lustig, dass sie mich ständig irgendwie hinter uns her waren oder da hinter Fabian her waren, aber sich nicht so ganz getraut haben, Fabian zu fragen. Ja, das ist mir noch hängen geblieben. Nochmal danke für die Fahnen, das waren echt mega geil. Ja, ich habe auch eine geschenkt bekommen. Und übrigens habe ich gehört, dass Fabian Lehr irgendwo anders auch eine geschenkt bekommen hat. Und das hat zur Erkenntnis geführt, das meinte jedenfalls er, als er hier war, dass dieser junge Genosse jedem linken Podcaster oder marxistischen Podcaster, den er kennt, gerne eine Vietnam- oder eine Vietcong-Fahne schenken würde. Also wer noch keine hat, also oder welcher Podcast noch keine bekommen hat, der ist kein guter marxistischer Podcast, würde ich mal behaupten. Alles klar. Also das ist wirklich eine schöne Geschichte. Als ich letztes Mal auf einer SDJ-Party war, wurde ich nur von einem jungen, besoffenen Kerl angerülpst. Ey, hast du Kippen? Nee, sorry, habe ich nicht. Und da Das ist ist der deine wortlos Vietcong-Fahne. einfach weiter. Also, Ja, keine so Flagge gekriegt. unterschiedlich. So unterschiedlich ist die Liebe verteilt, würde ich mal sagen. Alles klar. Okay, Leute. Es folgt jetzt ein, ich sage das ganz offiziell, ein Grußwort von Fabian Lehr. Die Kommunistenkneipe hat lange Zeit zu meinen Lieblingspodcasts gehört. Das ist allerdings Vergangenheit. Als die Kommunistenkneipe ins Leben gerufen wurde, da habe ich es begrüßt, dass engagierte junge Menschen sich mit Fragen auseinandersetzen, die unser Leben in der Gesellschaft für uns alle prägen. Mir war nach einer Weile zwar aufgefallen, dass die meisten Beiträge einen gewissen Linksdrall aufweisen, aber im Sinne eines demokratischen Pluralismus, der alle Positionen abbilden will, um sie ergebnisoffen zu diskutieren, sah ich darin kein grundsätzliches Problem, solange man daneben auch andere Stimmen hört. Meine Begeisterung kühlte aber schnell ab. Häufige polemische Sticheleien gegen die Grünen erschienen mir nicht im Sinne eines konstruktiven, sachlichen Diskurses. Und das sage ich in erster Linie nicht als Grünen-Mitglied, sondern als Demokrat. Kritik auch an meiner eigenen Partei und meinen eigenen politischen Überzeugungen gerne. Nur durch kritische Diskussion können wir selbst wachsen und gemeinsam bessere Lösungen im Sinne aller finden. Aber wo Kritik in rein negative, destruktive Hetze gegen eine demokratische Partei übergeht, da hört für mich der Spaß auf. Und ganz persönlich muss ich sagen, dass ich ein solches Verhalten, einem historischen Augenblick, in dem alle demokratischen Kräfte gemeinsam gegen den Aufstieg der AfD zusammenstehen müssten, geradezu verantwortungslos finde. Den demokratischen Zusammenhalt mutwillig zerstören, um durch Polemik Klicks zu generieren, das muss ich ganz offen sagen, finde ich auch menschlich enttäuschend. Die beiden Folgen, die in diesem Jahr das Fass für mich zum Überlaufen brachten, waren dann die beiden Episoden über Antifaschismus, einmal mit der ARAG, andererseits mit Susanne Witt-Stahl. Als ich mir diese Ausgaben mit zunehmender Fassungslosigkeit anhörte, wurde mir klar, dass die eben erwähnten Ausfälle eben gar keine spontanen, impulsiven Ausfälle waren, sondern die Kommunistenkneipe bewusst eine systematisch durch den ganzen Kanal ziehende kommunistische Agenda verfolgt und das Schicksal unserer Demokratie und des friedlichen Zusammenlebens in unserer Gesellschaft den Damen und Herren von der Kommunistenkneipe überhaupt kein Anliegen zu sein scheint. Ja, dass die Spaltung der Gesellschaft wohlwollend in Kauf genommen wird. Dass junge Menschen, die gewiss viel Potenzial haben, sich im Jahr 2025 für die neben dem Faschismus schlimmste totalitäre Ideologie der Geschichte einsetzen, das ist einerseits gewiss Ausdruck des Versagens des deutschen Bildungssystems, kann diejenigen, die sich für diesen Weg entscheiden, aber auch nicht gänzlich entschuldigen. Antitotalitarismus ist nicht nur eine Frage der Bildung, sondern auch des menschlichen Anstands. Von der Erkenntnis, dass die Kommunistenkneipe von Kommunisten betrieben wird, habe ich mich auch auf einer ganz persönlichen Ebene tief getroffen und getriggert gefühlt. Meine eigene Familie gehört zu den Opfern kommunistischer Gewalt. Mein Großvater war teils durch Erbschaft des Unternehmens, teils aber auch durch eigene harte Arbeit an die Spitze eines traditionellen kleinen Familienunternehmens gelangt, das auf dem Höhepunkt seiner geschäftlichen Blüte im Jahr 1943 rund 12.000 Zwangsarbeitern Arbeit und manchmal auch Brot gab. Die warme menschliche Note seiner Unternehmensführung war allgemein bekannt. Nichtsdestotrotz wurden seine sächsischen Werke 1945 von den Kommunisten enteignet und unsere Familie nach generationenlanger Aufbauarbeit im Dienst der gesamten Gemeinschaft mit einem Fußtritt gen Westen befördert. Das Elend, das meine Großeltern dort durchstehen mussten, wurde nur durch unsere verbliebenen rheinischen Werke, unsere Immobilien in Bayern und der Schweiz und einige Dutzend Kilo Gold, die mein Großvater herausschmuggeln konnte, so weit gelindert, dass unsere Familie diese Tage der Not überstehen und in den 50er Jahren durch Kauf der Bayerwerke wieder in die Mittelschicht aufsteigen konnte. Dieses intergenerationelle Trauma hat meine Familie tief geprägt und in uns allen zur Ausbildung einer auf Liberalität, Humanismus und demokratischer Gesinnung basierenden Weltsicht geführt. Dass das Team der Kommunistenkneipe mich einerseits mehrfach als Gast einlud und damit in Sicherheit wiegte, andererseits aber durch unreflektierte kommunistische Hetze auf meiner Familiengeschichte herumtrampelt und alte familiäre Traumata wieder aufwühlt, das finde ich persönlich sehr schwach. Ich habe lange gezögert, ob ich dieses Video aufnehmen sollte. Denunziation liegt mir nicht. Aber andererseits denke ich, dass im Sinne eines gelingenden demokratischen Diskurses Medien auch und gerade im digitalen Raum mit offenen Karten spielen und ihrem Publikum aufzeigen sollten, mit wem man es da eigentlich zu tun hat und welche Agenda hier vertreten werden soll. Ihr wisst nun, was die Kommunistenkneipe tatsächlich ist. Ihr könnt die Wahl treffen, ob ihr das, wofür sie wirklich steht, weiter unterstützen oder lieber Kanäle wie meinen eigenen fördern wollt, die im Sinne eines faktenbasierten und pluralen demokratischen Austauschs handeln. Es ist eine Frage eures Gewissens. Damit frohe Weihnachten. Es gibt noch ein Grußwort und zwar Unsere Kneipe ist ja mordsmäßig gewachsen und ein kleines bisschen Erweiterung. Davon kriegen wir jetzt auch ein kurzes Grußwort zu hören, nämlich von Jörg Kronauer direkt aus England. Ja, hallo, hier noch ein kleiner Jahresendgruß an die vollbesetzte Kneipe von Jörg Kronauer. Jahresende, das kann ich ja ehrlich gesagt überhaupt nicht erwarten. Das Ende dieses fürchterlichen Jahres wird eine große Erleichterung sein, wenn dieses 2025 mit seiner wirklich desaströsen politischen Entwicklung vorbei ist. Das kleine Problem ist nur, das nächste schaut im Moment nicht wirklich besser aus, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich würde also dafür plädieren, dass wir dieses voraussichtlich nicht gute Jahr 2026 zu einem deutlich besseren machen, indem wir uns auf die Beine stellen und intervenieren. Politisch natürlich, wie sonst. Insofern an die versammelte Kneipe auf ein gutes oder zumindest besseres 2026, das wir verbessern, indem wir eingreifen. Und jetzt kriegen wir noch ein Grußwort von Flo's Mutter. Ja. Was? Nee, die hat leider technische Probleme, weil sie mit Zoom-Probleme hat. Okay. Okay, gegen Abschluss der Folge würde ich gerne noch jemanden würdigen. Es ist Viktor Grossmann. Viktor Grossmann ist ein relativ alt gewordener Kommunist, ich glaube 97 Jahre alt war am Ende seines Lebens, wohnhaft in Berlin. Viktor hatte unglaubliche Lebensgeschichte. Wir hatten ihn hier im Podcast und er hat uns von der New Yorker Arbeiterbewegung der 40er Jahre erzählt, die er noch als Kind erlebt hatte. Er ist später als US-Soldat in die DDR geflohen. Also eine spektakuläre Geschichte, die man sich auf jeden Fall anhören muss, und hat dort eigentlich quasi Karriere gemacht als Journalist. War dort auch durchaus ein Typ, der hin und wieder angeeckt ist, aber sehr viel berühmte Persönlichkeiten getroffen hat und auch später noch eigentlich bis zum Schluss an allen politischen Debatten teilgenommen hat. Ja, war in Berlin, war eine der bewegendsten Folgen für mich, haben seine Lebensgeschichte dokumentiert und auch mit ihm über aktuelles Zeitgeschehen diskutiert. Und genau, rest in power, Viktor. An dieser Stelle möchte ich ihn einfach nochmal würdigen. Ja, ich auf jeden Fall auch. Also für mich war es eine sehr, sehr große Ehre, Viktor nochmal kennengelernt zu haben, mit ihm auch die Folge gemacht zu haben. Vor 2 Jahren war es ja mittlerweile, glaube ich, oder fast 3 Jahren eigentlich. Und ja, es war auf jeden Fall auch eins meiner großen Highlights in all der Zeit, wo ich jetzt den Podcast mache. Und ja, sehr traurig, aber gleichzeitig auch, ja, wie gesagt, schön, dass wir ihn noch kennenlernen durften und dieses geile Gespräch mit ihm haben konnten. Und von mir auf jeden Fall auch Rest in Power, Genosse. Übrigens eine der einzigen Videofolgen der Kommunistenkneipe zum Nachsehen. Vielleicht experimentieren wir damit in Zukunft auch noch. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich an der Stelle natürlich noch Rolf Becker erwähnen. Kommunist, Gewerkschafter und Schauspieler, bis zum Schluss auch in der Antikriegsbewegung sehr aktiv. Wir haben ihn mal eingeladen in die Kommunistenkneipe. Das hat damals leider nicht geklappt, auch nur aus gesundheitlichen Gründen. Nun ist er verstorben. Wir würdigen also auch Rolf Becker an dieser Stelle. Alles klar. Gut. Meine Herren, kann ich ja sagen, Ann-Sophie ist im Geiste mitgegrüßt. Bleibt uns eigentlich nur noch, euch ein gutes, kämpferisches 2026 zu wünschen. Wir haben schon gemeinsam und kollektiv festgestellt, so die Zeiten werden nicht milder für uns, aber unsere Arbeit ist deswegen wichtiger denn je. Und ich schließe mich auch nochmal dem Appell von Fabian an. Organisiert euch, seid aktiv und bildet euch gerne auch mit der Kommunistenkneipe. Ciao. Freundschaft. Ciao. Rotfront, Leute, auf ein rotes 2026.